Dämonen sind die Fußsoldaten des Teufels. Häufig operieren sie in Gruppen, vergleichbar mit einer Schwadron, die das Opfer heimsucht. So wie es bei den Engeln eine Hierarchie gibt in aufsteigender Reihenfolge, ist auch das Reich des Bösen in Ränge eingeteilt. Und so wie jeder Engel einen Namen hat, gilt das auch für jeden Dämon. Beelzebub, Leviathan, Baal. Das sind einige der Namen, auf die wir achten, wenn wir eine Verzichtung generieren. Mannes renkte sich spontan aus, während das Vaterunser gebetet wurde. Bitch, I don't know how much you're doing, but you know what, listen, oh, you've been in my kitchen. Werden Sie alles selber.